Lipsi-Schritt. Setzen Sie Ihre Inspiration auf moderne Art in Bewegung mit dem Lipsi-Schritt. Er ist schon heute Ritual und Brauch seit seiner Vorstellung in Lauchhammer. Kein schneller Viervierteltakt wie beim Lindy Hop oder beim Rock'n'Roll. Ein kultivierter Sechsvierteltakt, komponiert von René Dobianski. Das Ehepaar Seifert hat diesen Leipziger Tanzschritt für Sie erfunden. Nehmen Sie zum Beispiel schöne Musik von der Band Die Flamingos oder von Helga Brauer zum Paartanz. Es ist endlich ein Rhythmus, bei dem jeder mit muss. Muss denn jeder Dreck aus dem Westen kopiert werden? Bei DT64 ist die Beatmusik falsch bewertet worden. Diese Musik ist kein richtiger Ausdruck technischen Fortschritts. Beatmusik provoziert Jugendliche zu Exzessen. Von Rumba und Cha-Cha-Cha waren schon zu viele da. Seien Sie trendy, tanzen Sie Lipsi. Quelle: Wikipedia-Artikel Lipsi-Schritt. YouTube. Liedtexte: Alle tanzen Lipsi von der Band Die Flamingos und Heute tanzen alle jungen Leute von Helga Brauer. Zitate von Walter Ulbricht und Erich Honecker. Sprecher: Christopher Grimm. Musik: Christopher Grimm, Richard Schumacher.